بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على سبيل الله دمهان دبلتن الله زيغن مهايل بمهات تشكايد لنا أخذ البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Allah, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet ist, wird ist recht geleitet und wird niemanden finden können, der in die Irre leiten kann. Und wer von Allah subhanahu wa ta'ala in die Irre geleitet, wird ist irre geleitet und wird niemanden finden können, der ihn recht leitet. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, heute möchten wir uns über die 80. Surah des Koran al-Karim unterhalten, Surah Abbas oder Abbasah. Und in der Surah, ich lese wie gewohnt erst einmal die Surah in deutscher Sprache vor, das heißt übersetzt ungefähr deutscher Sprache. Und danach, inshallah ta'ala, werden wir die Ayat nach und nach durchgehen. Und es empfiehlt sich natürlich immer, was jetzt vielleicht nicht für alle immer möglich sein kann, dass man sich die Ayat des Koran al-Karim immer vorher einmal anschaut. Und wer die Möglichkeit hat, jetzt zum Beispiel einen Mushaf bei sich hat, sollte diese Ayat immer mitverfolgen. Und damit man auch besser gezielter Fragen stellen kann und Verständnisfragen klären kann. Wir lesen zuerst einmal die Ayat vor. Abasa, im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Er blickte düster und kehrte sich ab, weil der Blinde zu ihm kam. Was lässt dich wissen, vielleicht läutert er sich oder bedenkt, sodass ihm die Ermahnung nützt. Was nun jemanden angeht, der sich für unbedürftig hält, so widmest du dich ihm, obgleich es dich nicht zu kümmern hat, dass er sich nicht läutern will. Was aber jemanden angeht, der zu dir geeilt kommt und dabei gottesfürchtig ist, von dem lässt du dich ablenken. Keineswegs. Gewiss, es ist eine Erinnerung. Wer nun will, gedenkt seiner. Er steht auf in Ehren gehaltenen Blättern erhöhten und reingehaltenen, durch die Hände von Entsandten, edlen Frommen. Tod dem Menschen, wie undankbar er ist. Woraus hat er ihn erschaffen? Aus einem Samentropfen hat er ihn erschaffen und ihm dabei sein Maß festgesetzt. Den Weg hierauf macht er ihm leicht. Hierauf lässt er ihn sterben und bringt ihn dann ins Grab. Hierauf, wenn er will, lässt er ihn auferstehen. Keineswegs, er hat noch nicht ausgeführt, was er ihm befohlen hat. So schaue der Mensch doch auf seine Nahrung, wir gießen ja Güsse von Wasser. Hierauf spalten wir die Erde in Spalten auf und lassen dann auf ihr Korn wachsen und Rebstöcke und Grünzeug und Ölbäume und Palmen und Gärten mit dicken Bäumen und Früchte und Futter als Nießbrauch für euch und für euer Vieh. Wenn dann der betäubende Schrei kommt, am Tag, da der Mensch flieht vor seinem Bruder, vor seiner Mutter und seinem Vater und seiner Gefährtin und seinen Söhnen. Jeder Mann von ihnen wird an jenem Tag eine Angelegenheit haben, die ihn beschäftigt. Die einen Gesichter werden an jenem Tag erstrahlen, lachen und sich freuen, und auf den anderen Gesichtern wird an jenem Tag Staub sein, und sie werden von Dunkelheit bedeckt sein. Das sind die Ungläubigen und Sittenlosen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus ihr hervorgehen mit mehr Wissen, als wir hineingegangen sind, und auch dass Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman stärkt. Und was gibt es Besseres, als den Iman zu stärken, indem man Worte des Al-Abamas subhanahu wa ta'ala liest? Und wir wissen, dass unser Iman dadurch stärker wird, dass wir uns mit dem Koran beschäftigen. Und an dieser Stelle erinnere ich mich und euch an den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er gesagt hat, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Die Besten von euch sind diejenigen, die den Koran lehren und lernen. Und inshallah gehören wir alle diesen Moment jetzt gerade zu diesen Menschen. Und ebenso, liebe Geschwister, möchte ich mich in euch immer wieder daran erinnern, dass wir als gläubige Menschen uns immer mit dem Koran beschäftigen sollten. Und es geht hier nicht nur darum, dass man den Koran al-Karim liest, sondern es geht auch darum, dass man ihn versteht und dass man sich mit ihm beschäftigt. Und eine der besten und einfachsten Methoden ist, dass du einfach einem Unterricht zuhörst oder ein Buch aufschlägst, das über die Bedeutungen der Ayat des Koran al-Karim dich belehrt. Surat Abasa, Abasa ist ein Verb. Wie jedes andere, hat sich eingebildet, dass man Abasa sagt, obwohl man eigentlich sagen würde Abas, wenn man stehen bleibt beim Aussprechen eines arabischen Wortes, wie dem auch sei. Diese Sura, liebe Geschwister, ist eine mekkanische Sura. Das heißt also, sie ist vor der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart worden. Wir lesen jetzt Ayah für Ayah und versuchen diese Ayah zu verstehen. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Er blickte düster und kehrte sich ab. Al-Imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, einer der Gelehrten des Tafsir, sagte, die Tafsir-Gelehrten sind sich darüber einig, dass der Offenbarungsgrund dieser Ayat der folgende ist. Und zwar ging es darum, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam im Gespräch war mit anderen Leuten, und zwar mit führenden Personen aus den Quraysh. Das heißt, der Prophet ﷺ hat mit ihnen Da'wah gemacht und hat Hoffnung gehabt, dass sie den Islam annehmen. Während er ﷺ im Gespräch war mit diesen Führern der Polytheisten, die Kuffar, hat jemand den Propheten ﷺ unterbrochen und kam zu ihm und hat ihm eine Frage über den Islam gestellt und wollte selbst sich informieren über den Islam. Daraufhin hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich gestört gefühlt und hat sich nicht von diesem anderen fragenden Menschen abhalten lassen und hat ihn dann ignoriert und hat sich beschäftigt weiterhin mit diesen Führungspersönlichkeiten, die, wo er denkt, dass es besser ist für die islamische Da'wah, wenn gerade diese Personen den Islam annehmen. Und wie wir alle wissen, ist derjenige, mit demjenige, der vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam unterbrochen worden ist, ist ein Sahabi, der war natürlich zu diesem Zeitpunkt noch kein Sahabi, der später sogar der Gebetsrufer des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam wurde. Und das ist Abdullah ibn Maktum, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Er war ein blinder Mensch, weil Allah es gesagt hat. Er blickte düster und kehrte sich ab. Wer ist derjenige, der sich abkehrt und düster blickte? Das ist der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam blickte düster, weil er sich gestört fühlte durch diese Unterbrechung. Und er kehrte sich ab von Abdullah ibn Maktum, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Weil der Blinde zu ihm kam, das heißt, weil der Blinde zu ihm kam und ihn unterbrach bei dieser Da'wah. Und Allah subhanahu wa ta'ala in den folgenden Ayat kritisiert seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber auf schönste Art und Weise. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, er blickte düster und kehrte sich ab. Er sprach den Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht direkt an und sagte nicht zu ihm, du blicktest düster und du hast dich abgewendet. Und er hat nicht zu ihm gesagt, weil der Blinde zu dir kam, sondern er hat erst einmal in der dritten Person über seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam gesprochen, damit er ihn nicht angreift, beziehungsweise damit die Kritik nicht zu hart ist. Und jeder weiß, dass wenn die Kritik nicht direkt an ihn gerichtet ist, dann empfindet man das nicht so hart, wie wenn eine Person über eine dritte Person spricht. Und insofern lernen wir von Allah subhanahu wa ta'ala, wie man umzugehen hat und wie man jemanden zu kritisieren hat, wenn man jemanden kritisieren sollte. Er blickte düster und kehrte sich ab, weil der Blinde zu ihm kam. Und was lässt dich wissen? Vielleicht läutert er sich. Was lässt dich wissen? Woher weißt du, dass dieser Kafir, der zu dir gekommen ist, dieser blinde Mann, was lässt dich wissen, dass er nicht so wichtig ist, wie diese anderen Leute, mit denen du geredet hast? Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat sich offensichtlich gedacht, dass diese Leute von Quraysh, sie sind die Führer des Stammes Quraysh. Und wenn sie den Islam annehmen, ist das eine große Bereicherung für die alle Muslime. Und deswegen hat er gesagt, nee, ich kümmere mich lieber um diese, als um einen blinden Mann, der vielleicht, wenn er den Islam annimmt, dem Islam nicht so viel beitragen könnte oder kann. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was lässt dich wissen? Woher willst du wissen, wer von ihnen beiden sein Herz geöffnet hat für die Religion Allah subhanahu wa ta'ala? Was lässt dich wissen? Vielleicht läutert er sich oder bedenkt, sodass ihm die Ermahnung nützt. Übrigens hat Allah subhanahu wa ta'ala den Mann als blinden Mann bezeichnet. Und hier lernen wir, weil normalerweise, wenn man über einen anderen Menschen spricht, soll man nichts sagen, was diese Person nicht mag. Und wir wissen, dass man sich natürlich verletzt fühlt, wenn man über einen Menschen, wenn jemand über dich eine Eigenschaft erwähnt, was du nicht gerne magst, dann fühlst du dich verletzt. Und trotzdem wurde er hier als der blinde Mann bezeichnet. Und trotzdem bezeichnet man manchmal Menschen mit Bezeichnungen. Aber warum? Damit man weiß, genau wer gemeint ist. Und deswegen, wenn man jemanden beschreibt mit einer Eigenschaft, die dieser Person nicht so gefällt, aber man braucht diese Eigenschaft, um diese Person zu identifizieren, dann ist es kein Vergehen. Aber wenn man diese schlechte Eigenschaft erwähnt, um diese Person bloßzustellen, dann ist es ein Vergehen. Was lässt sich wissen? Vielleicht läutert er sich von seinen Sünden, vor seinem Kufr, vor seinem Schirk, den er begangen hat, oder bedenkt, sodass ihm die Ermahnung nützt. Was nun jemanden angeht, der sich für unbedürftig hält, so widmest du dich ihm, obgleich es dich nicht zu kümmern hat, dass er sich nicht läutern lässt. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt jetzt diesen zwei Personen, mit denen der Prophet alaihi salatu wassalam Da'wa machen sollte oder gemacht hat. Der eine, er kommt auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu und will etwas von ihm erfahren. Und der Prophet alaihi salatu wassalam wendet sich von ihm ab. Und die anderen Personen, Qatada ibn Du'am rahimahullah sagt, gemeint sind damit Umayyah ibn Khalaf und Ubay ibn Khalaf. Diese anderen Personen, sie sind gar nicht interessiert und sie wollen den Islam auch gar nicht annehmen, aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam widmet sich ihnen. Das heißt, die einen kommen auf ihn zu, die anderen wenden sich ab. Der eine hat sein Herz geöffnet, weil er Allah fürchtet und weil er gerne sich vorbereiten möchte auf das Leben nach dem Tod, und die anderen, sie fürchten Allah nicht einmal im Geringsten. Und deswegen die Verwunderung seitens Allah subhanahu wa ta'ala, denn er sagte, was nun jemanden angeht, der sich für unbedürftig hält, so widmest du dich ihm. Was heißt, er hält sich für unbedürftig? Das heißt, er denkt, er braucht niemanden. Er denkt, sein Geld, was er hat, und sein Vermögen, sein Ansehen, was er hat, sein Ansehen, das er in der Gesellschaft genießt, er denkt, das reicht ihm in diesem Leben. Und er braucht Allah subhanahu wa ta'ala, walayhi wa sallam, er denkt, er braucht ihn nicht. Und er denkt, er braucht die Rechtleitung, mit der Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt worden ist, nicht. Und deswegen viele Menschen, solange es ihnen gut geht, sie fragen gar nicht nach dem Sinn des Lebens. Und sie fragen gar nicht nach dem, was wirklich wichtig ist, weil sie denken, ihnen geht es gut. Und noch schlimmer, manche Leute denken, weil es ihnen gut geht, finanziell, gesundheitlich, denken sie, Allah ist mit ihnen zufrieden. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das heißt, diese Person hält sich für unbedürftig. Sie denkt, sie braucht diesen Iman nicht, denn sie ist ja glücklich. Sie weiß gar nicht, was wirkliche Glückseligkeit bedeutet. Sie denkt, sie braucht das Wissen nicht, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam offenbart bekommen hat, denn sie hat ja ihr eigenes Wissen. Und vielleicht ist sie sogar wie Qarun, möge Allah davor bewahren, die eine Person, die dachte, dass sie das, was sie erworben hat von in dieser Welt, erworben hat aufgrund ihrer eigenen Intelligenz. Und sie hat Allah vergessen. Obgleich es dich nicht zu kümmern hat, dass er sich nicht läutern will. Diese, auf Arabisch heißt es, übersetzt, وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّ. Besser übersetzt wäre es vielleicht zu sagen, es ist nicht deine Sünde, wenn er sich nicht läutern lässt. Oder es ist nicht deine Aufgabe, obwohl es nicht deine Aufgabe ist, dass er sich läutern soll. Das heißt, du wendest dich diesem Mann von Quraysh zu, diesen Ibn Khalaf und dem anderen auch. Und du möchtest unbedingt, dass sie recht geleitet werden. Dabei ist es gar nicht deine Aufgabe, dass sie sich recht leiten lassen. Deine Aufgabe ist was? وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغِ. Dem Gesandten obliegt nur die Verkündung. Das heißt, die Verkündung der Botschaft. Und deswegen, das ist auch eine sehr schöne Ayah für jeden Menschen, der einen anderen Menschen zu Allahs Religion einlädt. Denn jeder von uns hat entweder einen Vater oder eine Mutter oder einen Sohn oder eine Tochter oder eine Ehefrau oder was auch immer. Irgendwas hast du in deiner Familie, der nicht auf dem geraden Weg ist. Und du fragst immer, was soll ich machen? Wie soll ich ihm... Dein Ziel ist es immer, du möchtest gern, dass diese Person Muslim wird. Oder du möchtest, dass diese Person anfängt zu beten. Oder du möchtest, dass diese Person Hijab anfängt zu tragen und so weiter und so fort. Aber wichtiger, lieber Bruder, liebe Schwester, das ist nicht dein, sollte nicht dein eigentliches Ziel sein. Das ist eine schöne Nebenerscheinung, wenn er deinem Aufruf folgt. Aber wichtiger ist was? Wichtiger ist, dass du die Botschaft verkündest auf die Art und Weise, wie es der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Denn wenn du die Botschaft richtig verkündest, dann hast du deine Aufgabe wirklich erledigt. Aber wenn du die Botschaft nicht richtig verkündest, dann kannst du vielleicht einen Fehler begangen haben. Das heißt, wichtig ist für dich, dass du es sagst auf die richtige Art und Weise. Die Annahme ist nicht deine Aufgabe. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala für ihn bestimmt hat, für diese Person mit der Da'wah machst, wenn Allah für ihn bestimmt hat, dass er niemals recht geleitet wird, was wirst du machen? Allah sagt im Koran al-Karim, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah berichtet uns in der 6. Ayah Surat al-Baqarah, dass es Menschen gibt, die niemals glauben werden. Wahrlich, diejenigen, die ungläubig sind, es ist gleichgültig in Bezug auf sie, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie glauben nicht. Das ist eine Kategorie von ungläubigen Menschen, für die Allah subhanahu wa ta'ala 50.000 Jahre bevor er Himmel und Erde erschaffen hat, schon bestimmt hat und geschrieben hat, dieser Mensch wird niemals den Islam annehmen. Also, was lässt dich wissen? Vielleicht ist die Person, mit der du Da'wah machst, eine Person wie Abu Talib, der bis zum letzten Atemzug den Islam nicht annehmen wird. Deswegen verschwende nicht deine Zeit, sondern mach Da'wah, aber mach sie nützlich und widme nicht deine ganze Zeit für eine einzige Person. Obgleich es dich nicht zu kümmern hat, dass er sich nicht läutern will. Es ist nicht deine Aufgabe, ob er sich läutert oder nicht läutert. Das ist nicht deine Aufgabe. Was aber jemanden angeht, der zu dir geeilt kommt, das heißt, er kommt auf dich zu, nicht wie der andere von Quraysh, und dabei gottesfürchtig ist, das heißt, er hat sein Herz schon geöffnet für alles. Ihr wisst die Sache, wenn jemand zur Khutbah geht am Freitag, und er öffnet sein Herz und er will hören, was der Khatib ihm zu sagen hat. Und er hat das Gefühl, dass er der Erste ist, der angesprochen ist von dem Prediger. Dann ist er derjenige, der am meisten davon profitiert. Und umgekehrt, die Übelsten sind diejenigen Menschen, die sagen, du hast mich gemeint, o Khatib. Manche sagen das. Ja, das sind die Übelsten, weil sie sind diejenigen, die am wenigsten profitieren. Weil wenn er verstanden hat oder der Meinung ist, dass er angesprochen ist, ja, dann ist doch genau das, was der Khatib eigentlich erreichen wollte. Der Khatib wollte doch, dass du das Gefühl hast, dass du angesprochen wirst. Aber du hast dein Herz nicht geöffnet, dann wirst du natürlich auch nicht von dieser Predigt profitieren. Was aber jemanden angeht, der zu dir geeilt kommt und dabei gottesfürchtig ist, das heißt, dein Herz geöffnet hat für dich, von dem lässt du dich ablenken durch andere Leute, die nicht sicher sind, dass sie unbedingt etwas hören möchten von deiner Religion, von deiner Da'wah. Keineswegs. Gewiss, es ist eine Erinnerung. Keineswegs ist eine Verneinung von was? Die Tafsir-Gelehrten sagen, keineswegs heißt hier, mach das nicht noch einmal. Keineswegs. Mach das, was du gemacht hast, nicht noch einmal. Sondern gib Priorität demjenigen, der sein Herz öffnet und etwas von dir hören möchte. Gewiss, kalla innaha tadhkira. Es ist eine Erinnerung, so ist hier übersetzt worden, aber vielleicht könnte man, was heißt vielleicht, eine andere Art der Übersetzung wäre es, sie ist eine Erinnerung, gemeint ist die Sura. Oder sie sind eine Erinnerung, gemeint sind die Ayat, die dir gerade verlesen werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sind eine Erinnerung für dich, damit du nicht diesen Weg weitermachst, subhanallah. Allah azza wa jal erinnert und ermahnt den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Und wenn Allah den Gesandten ermahnt, dann natürlich alle anderen Menschen erst recht. Er ist eine Erinnerung, der Koran, die Erinnerung meine ich, die Ermahnung. Wer nun will, gedenkt seiner. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Das Wort seiner, im Arabischen, das H von ذَكَرَهُ, kann sich beziehen auf den Koran. Kann sich beziehen auf die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala. Wer nun will, gedenkt dieser Ayat. Wer nun will, gedenkt dieser Offenbarung. Der denkt darüber nach. Widmet seine Gedanken für diese Offenbarung. Oder, wer nun will, gedenkt Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ اللَّهِ. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ. طيب, was ist die beste Art und Weise, wie du Allah subhanahu wa ta'ala gedenken kannst? Was ist die beste Art von Dhikr? Zweifellos das Lesen des Koran kennen. Deswegen sagt er, فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ. Wer nun will, gedenkt seiner auf in Ehren gehaltenen Blättern. Das heißt, indem du den Koran al-Karim liest und siehe, in manchen Übersetzungen ist eine Klammer zwischen er steht, kann man weglassen, und wenn man das übersetzen, wie ich es gerade eben gesagt habe, wer nun will, gedenkt Allahs in auf Ehren gehaltenen Blättern. Gemeint sind natürlich die Blätter, in denen sich der Koran al-Karim geschrieben steht. Und subhanallah, wir danken Allah azza wa jal, dass er diese unglaublich große Ni'mah uns geschenkt hat, dass er nicht nur uns die Worte, seine Worte subhanahu wa ta'ala gegeben hat, sondern dass er auch selbst die Aufgabe übernommen hat, diese Worte zu bewahren bis zum Tag der Auferstehung. Alhamdulillah. Die anderen Gemeinschaften, stellt euch mal vor, liebe Geschwister, Allah azza wa jal hat den Menschen vor uns ebenfalls Worte von ihm gegeben, aber sie haben sie verloren gehen lassen, subhanallah. Worte Allahs haben sie nicht bewahrt. Worte Allah subhanahu wa ta'ala, an denen sie sich, wenn sie sich recht leiten wollen, lassen wollen, müssen sie sich daran orientieren. Die haben sie geändert, die haben sie gefälscht, da haben sie was hinzugefügt, da haben sie was weggenommen. Das ist sicherlich ein gewaltiger Verlust, mit Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Aber der Koran Karim, alhamdulillah, Allah hat selbst die Aufgabe genommen, diesen zu bewahren. Er beschreibt ihn auf in Ehren gehaltenen Blättern. Und der beste Dhikr ist das Lesen des Koran. Und deswegen sind diejenigen Menschen, die am besten abschneiden, sind diejenigen, die den Koran al-Karim auswendig gelernt haben. Zweifellos. Diejenigen Menschen, die den Koran al-Karim auswendig gelernt haben, sie sind diejenigen, die mit dem Dhikr mit Sicherheit am besten abschneiden. Warum? Weil sie gezwungenermaßen, sage ich in Anführungsstrichen, in Wirklichkeit ist es ein Genuss, aber weil sie gezwungenermaßen, in Anführungsstrichen, den Koran al-Karim immer wieder wiederholen. Immer wieder wiederholen. Mindestens wiederholen sie einen Juz'e oder zwei Juz'e oder drei Juz'e oder noch mehr. Gibt manche Menschen, sie wiederholen den Koran sogar täglich. Einmal täglich. Gibt es manche Menschen, die machen das. Und deswegen gibt es niemanden, der Allah subhanahu wa ta'ala so viel gedenkt und auf beste und vollkommene Art und Weise wie diejenigen, die den Koran auswendig kennen. Und danach diejenigen, die sich mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschäftigen. Wer nun will, gedenkt seiner auf in Ehren gehaltenen Blättern, erhöhten und rein gehaltenen, erhöhten, im Himmel erhöht oder auch erhöht im übertragenen Sinne. Sie sind wertvoll und rein gehalten, mutahhara, weil niemand sie berühren kann, außer den Gereinigten, außer den Engeln kann niemand diese Schriftblätter berühren, die dieser Koran, den Koran berühren, der geschrieben steht in Al-Lawh al-Mahfuz, in der wohlbehüteten Tafel bei Allah subhanahu wa ta'ala, eben oben bei ihm. Durch die Hände von entsandten edlen Frommen, بِأَيْدِي سَفَرَ كِرَامٍ بَرَرَ. Die Entsandten, das arabische Wort Safara, das Wort Safara, liebe Geschwister, hat im Arabischen verschiedene Bedeutungen. Eine Übersetzung ist, wie es hier geschrieben steht, oder wie ich gerade vorgelesen habe, dass Allah hier die Engel, die damit beauftragt worden sind, abzuschreiben von dieser wohlbehüteten Tafel, von Al-Lawh al-Mahfuz, das ist die Tafel, auf die Allah subhanahu wa ta'ala alles hat aufgeschrieben, was geschehen wird bis Yawm al-Qiyamah. Und Allah redet im Koran mehr und mehr als einer Stelle von Al-Lawh al-Mahfuz. Und in diesem Lawh al-Mahfuz befindet sich der Koran al-Karim geschrieben. Und die Engel, sie schreiben von diesem Lawh al-Mahfuz, schreiben sie ab, das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen erlaubt und befiehlt, abzuschreiben. Und unter anderem wurde von dieser Lawh al-Mahfuz, wurde der Quran al-Karim abgeschrieben, damit Jibril alayhi salatu wassalam, Amin al-Wahi, der Beauftragte und der Vertrauenswürdige in Sachen Offenbarung, diesen Quran an den Propheten sallallahu alayhi wasallam offenbart. Durch die Hände von Entsandten, Safara. Aber das arabische Wort Safara kann auch bedeuten Kataba. Deswegen sagte Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, ein Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gemeint ist mit Safara, Kataba, das heißt Schreiber. Das heißt, man könnte auch übersetzen und sagen, durch die Hände von Schreibern. Und jeder von uns, vielleicht und jeder von uns, manche von uns kennt vielleicht die Surat Al-Jum'ah auswendig, wo Allah subhanahu wa ta'ala redet von Asfar. Asfar sind große Bücher und deswegen Al-Asafir ist auch Al-Katib sprachlich gesehen und das ist derjenige, der etwas aufschreibt. Also Asfara kann auch bedeuten Kataba. Durch die Hände von Entsandten, Aisha radiallahu ta'ala anha, berichtet über den Propheten sallallahu alaihi wasallam in einem authentischen Hadith. Der überliefert ist bei Bukhari und bei Muslim und der Wortlaut, den ich euch jetzt verlese, ist der Wortlaut in Sahih al-Bukhari. Sie sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgendes sagte, مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البرر ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. Der Prophet alaihi wa sallam sagte, das Gleichnis desjenigen oder derjenige, der den Koran liest und ihn auswendig kennt, ist mit den edlen, frommen Engeln. As-Safara, Al-Kiram, Al-Barar. Das ist der gleiche Wortlaut, wie im Koran Al-Karim beschrieben. Er befindet sich auf dieser Stufe von diesen Engeln. Und das passt auch natürlich wunderbar. Warum? Weil derjenige, der den Koran bewahrt, ist wie dieser Engel, der den Koran genauso abschreibt, wie es in dieser wohlbetüdelten Tafel steht. Und so ist es auch den Menschen, die den Koran auswendig kennen oder ihn weiterlehren, sie lehren ihn genauso, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn gesprochen hat. Und er sagte, und jetzt Alhamdulillah, damit wir alle was davon haben, das Gleichnis desjenigen, der den Koran einfach nur liest und immer wieder sich mit ihm beschäftigt, während es ihm schwer fällt, das heißt, während er Probleme hat, er stottert beim Lesen, macht immer Fehler beim Lesen, der bekommt doppelte Belohnung. Doppelte Belohnung bedeutet, er bekommt einmal die Belohnung dafür, dass er liest, und einmal bekommt er die Belohnung dafür, dass es ihm schwer fällt, und dass er geduldig ausharrt, und dass er deswegen nicht aufgibt, nur weil es ihm schwer fällt. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, und diese Surah kann man vielleicht in drei Abschnitte einteilen. Der erste Abschnitt ist diese Geschichte der Grund der Offenbarung und diese Leute, die sich von ihm abgewandt haben und die sich abwenden vom Gedenken, die sich abwenden vom Koran, von Al-Dhikr. Der zweite Teil ist, wo Allah subhanahu wa ta'ala die Undankbarkeit des Menschen beschreibt und wo er subhanahu wa ta'ala seine Rububiyya, sein Herrschaftsein zur Schau stellt und präsentiert und sich als den größten Lob preist, damit die Menschen ihn alleine anbeten. Und der dritte Abschnitt der Sura ist derjenige, der den Menschen zeigt, wo es lang geht. Denn wenn sie nicht seinem Aufruf folgen, dann wird ihnen das geschehen, was Allah Azza wa Jal in den letzten Ayat, im letzten Abschnitt der Sura gesagt hat. Und das ist ganz wichtig, wenn du eine Sura liest, lieber Bruder, liebe Schwester, liest die Sura einmal, verinnerliche sie, analysiere sie. Du hast auch vielleicht in der Schule gelernt zu erörtern. Schau dir die Sura an, red nicht über Allah ohne Wissen. Aber schau dir die Sura an, versuch mal zu gucken, wie ist die Sura eingeteilt, welche Weisheit könnte dahinter stecken, warum erstmal dieser Teil besprochen wird, dann dieser Teil und dann dieser Teil. Wie ist die Sura aufgebaut? قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ. Hier heißt es in der Übersetzung, tot den Menschen, wie undankbar er ist. Aber das Wort قُتِلَ an dieser Stelle bedeutet auf Arabisch لُعِنَ. Und deswegen wäre es besser gewesen zu übersetzen, verflucht sei der Mensch. Nicht tot sei dem Menschen, sondern verflucht sei der Mensch. Und verflucht auf Arabisch, Lu'ina, bedeutet Ub'ida. Das bedeutet, möge er weit entfernt werden. Von was? Von allem Guten. Weit entfernt werden von allem Guten. Und wenn er ganz ausgestoßen wird, möge Allah uns davor bewahren, ist er ganz auch vom Guten weg. Aber ansonsten, je nachdem, wie stark der Fluch ist, wirst du von dem Guten und von Allahs Barmherzigkeit und was damit zusammenhängt, entfernt. Möge Allah uns davor bewahren, dass wir irgendetwas begehen, wodurch wir den Fluch der Menschen oder erst recht den Fluch Allah subhanahu wa ta'ala auf uns ziehen. Verflucht sei der Mensch, wie undankbar er ist. Ma akfarah. Das Wort ma akfarah im Arabischen gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu übersetzen. Die erste Möglichkeit zu übersetzen ist, wie hier steht, wie undankbar er ist. Das heißt, ein Ausdruck der Verwunderung. Wie undankbar ist der Mensch? Das heißt, er hat eigentlich gar keinen Grund, undankbar zu sein, aber er ist nicht nur undankbar, sondern er ist auch noch gewaltig undankbar. Und auch eine andere Art der Übersetzung wäre, ma akfarah, das heißt, ma alladhi ja'alahu kafiran. Was hat ihn zu einem ungläubigen Menschen gemacht? Was hat ihn zu einem ungläubigen Menschen gemacht? Und akfarahu, auch nach der ersten Art, wird man auch sagen, wie ungläubig der Mensch doch nur ist. Nicht nur wie undankbar, sondern wie ungläubig der Mensch doch nur ist. Und auch wäre es möglich zu übersetzen, was hat ihn zu einem Ungläubigen gemacht? Was hat ihn zu einem ungläubigen Menschen gemacht? Das ist ein Ausdruck der Verwunderung, eine rhetorische Frage, die keine Antwort bedarf. Diese Frage kann auch man nicht beantworten, denn es gibt keinen Grund für einen Menschen, dass er ungläubig wird oder undankbar wird seinem Herrn subhanahu wa ta'ala gegenüber. Er wendet sich von Allah ab, wo Allah azza wa jal alles für ihn vorbereitet hat, alles für ihn zur Verfügung gestellt hat. Und Allah listet uns jetzt einen Teil der Dinge auf, die er subhanahu wa ta'ala gemacht hat, aber zuerst einmal fragt er den Menschen, der überheblich ist und sich abwendet und er denkt, er ist unbedürftig und er denkt, er braucht seinen Herrn nicht, er denkt, er braucht die Rechtleitung nicht, er denkt, er braucht die Religion nicht, er denkt, er braucht die Gelehrten nicht. Allah sagt, woraus hat er ihn erschaffen? Woraus hat er ihn erschaffen, sodass er so überheblich geworden ist? Aus einem Samentropfen hat er ihn erschaffen. Aus einem Samentropfen. Der Samentropfen an anderer Stelle Mahin, eine verächtliche Flüssigkeit, wie Allah sie genannt hat. Liebe Geschwister, dieser Mensch, der Anfang ist eine verächtliche Flüssigkeit und sein Ende ist eine stinkende Leiche, die man lieber begraben will, und dazwischen trägt er innerhalb in seinem Körper, mit äußeren Waren, aber das ist Tatsache, er trägt in seinem Körper Unreinheiten und dann ist er auch noch überheblich und dann denkt, er ist etwas Besonderes. Aus einem Samentropfen hat er ihn erschaffen und ihm dabei sein Maß festgesetzt. Oder besser vielleicht übersetzt wäre, und dabei alles festgesetzt. Alles für ihn bestimmt. Qaddar. Alles für ihn bestimmt. Allah hat für dich bestimmt, wie deine Füße aussehen sollen. Allah hat für dich bestimmt, wie deine Finger verlaufen sollen. Allah hat für dich bestimmt, wie deine Augenwimpern aussehen sollen. Allah hat für dich alles festgelegt. Wenn man dir die Aufgabe gegeben hätte, dass du dich selbst planst, wie du aussehen sollst, wärst du kläglich gescheitert. Allah hat für dich diese Sachen alle übernommen und trotzdem bist du undankbar. Und daraufhin hat er dir den Weg leicht gemacht. Die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, was mit dieser Aussage gemeint ist. Thumma as-sabila yassara. Welchen Weg hat er dir leicht gemacht? Qatada, rahimahullah ta'ala, er sagte, der Weg, den Allah dir leicht gemacht hat, das ist der Weg aus der Gebärmutter hinaus aus dem Körper deiner Mutter. Subhanallah. Und das ist die Wahrheit. Denn wenn du alleine wolltest, könntest du nicht rausgehen, wenn es diese Wehen nicht gäbe, die dir dabei helfen, rauszugehen. Und das ist auch die Ansicht, die Imam At-Tabari, rahimahullah ta'ala, der Imam, dem Tafsir-Gelehrten, ebenfalls bevorzugt. Gemeint ist, den Weg aus dem Bauch der Mutter hinaus in diese Welt hat Allah dir leicht gemacht. Wenn er dir es nicht leicht gemacht hätte, wärst du gestorben im Bauch deiner Mutter. Und eine zweite Ansicht, wird auch über Qatada überliefert. Er sagte, Qatada ist einer der Imame der Tafsir-Gelehrten, einer der Imame der Tabi'in oder Tabi'un. Er sagte, Sabil al-Khayr, das heißt, hierauf hat er den Weg leicht gemacht zum Guten. Und das ist zweifellos der Fall. Eine Tat wird zehnfach vergolten, eine Sünde wird einfach aufgeschrieben. Eine zweite Auslegung, liebe Geschwister, ist von Mujahid ibn Jabr, einer der berühmten Schüler von Abdullah ibn Abbas. Er sagte, gemeint ist damit, was Allah in Surat al-Insan, in der 76. Surah, in Surah Nummer 3 sagte, Inna hadaynahu sabil, imma shakiran wa imma kafura. Wir haben ihn ja den rechten Weg geleitet, ob er nun dankbar oder undankbar sein mag. Also ähnlich wie die andere Auslegung von Imam Qatada, rahimahullah ta'ala. Den Weg hierauf macht er ihm leicht. Hierauf lässt er ihn sterben und bringt ihn dann ins Grab. Hierauf lässt Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen sterben, ohne ihn zu fragen und ohne ihn zu fragen, ob er bereit dafür ist oder nicht. Alles ist für ihn vorher bestimmt. Hierauf lässt er ihn sterben und bringt ihn dann ins Grab. Dass Allah den Menschen sterben lässt, mag auf Anhieb vielleicht unangenehm klingen, ist aber in Wirklichkeit eine Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und jeder gläubige Mensch, dessen Herz erfüllt ist mit Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, freut sich über diese Bestimmung in dem Sinne, dass dieses Leben nicht ewig dauert. Und deswegen, als Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vor diese Wahl stellte, war es für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam eine sehr einfache Entscheidung. Und er sagte, vielmehr möchte ich in der höchsten Engelschar, zur höchsten Engelschar gehen, bel al-Rafiq al-A'la. Der Prophet alaihi sallam hatte sich entschieden für das Leben nach dem Tod. Er hatte sich entschieden, nachdem er vor die Wahl gestellt worden ist, ob er diesem Leben bleiben möchte oder ob er zu Allah gehen will. Er hat gesagt, ich möchte zu Allah gehen. In diesem Moment ist er gestorben, sallallahu alaihi wa sallam. Ebenso, thumma matahu fa'aqbarahu, dann bringt er ihn ins Grab. Das ist eine Barmherzigkeit Allahs. Und ihr wisst, wenn Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen das nicht beigebracht hätte, dann wüsste er nicht davon. Und wenn Allah uns das nicht erlaubt hätte, wenn Allah uns das nicht gesetzlich gemacht hätte, dass man den Leichnam eines toten Menschen begrabt, was würde dann mit diesem Menschen geschehen? Dann würde dieser Mensch auf der Erde liegen und unangenehme Gerüche von sich geben und von wilden Tieren angefressen, aufgefressen werden. Stellt euch mal vor, wenn das nicht gesetzlich gewesen wäre, was für eine Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, Gott sei Dank. Hierauf, wenn er will, lässt er ihn auferstehen. Und besser wäre es zu sagen, hierauf, sobald er will, lässt er ihn auferstehen. Denn jeder Mensch wird auferstehen. Die Frage ist nur wann. ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ. Hierauf, sobald er, subhanahu wa ta'ala, will, lässt er ihn, den Menschen, der bereits gestorben ist, auferstehen. Keineswegs, er hat noch nicht ausgeführt, was er ihm befohlen hat. Er, der Mensch, hat nicht, das Wort noch lassen wir einfach weg, er hat nicht, weil ich in keinem Tafsir, den ich gelesen habe, da drin steht, dass das Wort Lemma diese Bedeutung beinhaltet, er hat nicht ausgeführt, was er ihm befohlen hat. Der Mensch hat nicht ausgeführt, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm befohlen hat. Die meisten Menschen sind so. Und gemeint ist natürlich in erster Linie der ungläubige Mensch. Was hat Allah dir befohlen? Der Iman, die rechtschaffene Tat, dich gegenseitig zum Rechten aufzurufen und dich gegenseitig zur Geduld aufzurufen. Das sind die vier Pfeiler des Erfolges. So schaue der Mensch doch auf seine Nahrung. Die Nahrung ist eine Sache, von der der Mensch abhängt. Und eine Sache, wenn der Mensch sich darüber Gedanken machen würde, würde er die Rububiyya von Allah subhanahu wa ta'ala erkennen. Die Rububiyya, liebe Geschwister, ist derjenige Teil des Tawhid, der sich beschäftigt mit den Taten Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, alle Taten Allahs azza wa jalla die er macht, subhanahu wa ta'ala. Wie zum Beispiel die Nahrung, die er vom Boden dir hervorbringt oder vom Himmel herabsendet. Egal, was er subhanahu wa ta'ala dir gibt, das ist ein Schauspiel oder eine Präsentation seiner Taten, subhanahu wa ta'ala, die ihm kein Mensch nachmachen kann. Die ihm niemand nachmachen kann, subhanahu wa ta'ala. Deswegen sind diese Taten Allah eigen, die stehen nur ihm alleine zu und keiner kann sie machen wie er. So schaue der Mensch doch auf seine Nahrung, von der er also abhängt und auch, wie manche Tafsir-Gelehrten gesagt haben, der Mensch, diese Aussage, er soll auf seine Nahrung schauen, gemeint ist, er soll auf das schauen, was aus seiner Nahrung wird. Das heißt, der Mensch soll mal schauen, wenn er was Gutes ist, was Allah gegeben hat, was der Mensch daraus macht, und dann soll er mal seinen Wert daran erkennen. So schaue der Mensch doch auf seine Nahrung. Wir gießen ja Güsse von Wasser. Anna sababna al-ma'a sabba ist eigentlich nicht korrekt übersetzt. Korrekt übersetzt müsste es heißen, so schaue der Mensch doch auf seine Nahrung, Klammer auf, und darauf, Klammer zu, dass wir ja Güsse von Wasser gießen. Dass wir ja Güsse von Wasser gießen. Das ist in der einen Lesart, in der anderen Lesart, heißt es, inna sababna al-ma'a sabba, das ist von Nafi' ibn Kathir, Abu Amr ibn Amr, Abu Ja'far und Ya'qub. Das heißt also, wie es in der übersetzt ist, ist es korrekt, aber nicht nach der Lesart von Asim, wie es im Mushaf hier steht. Wir gießen ja Güsse von Wasser, hierauf spalten wir die Erde in Spalten auf. Warum? Damit wir aus ihr Korn wachsen lassen, subhanallah, alles Taten, von denen der Mensch abhängt. Und wenn der Mensch darüber nachdenkt, dann wird er dankbar sein für Allah. Aber immer nicht vergessen, liebe Geschwister. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala über diese Taten spricht, die er vollbringt, subhanahu wa ta'ala, dann demonstriert er dir die Taten, die nur er alleine machen kann. Und was soll das Resultat daraus sein? Was soll sich daraus ergeben? Antwort, dass du Allah alleine anbetest. Und dass du Allah allein dienst. Und dass du ihm alleine dankbar bist. Denn wir sehen, dass alle Kategorien des Tawhid eng miteinander verflochten sind. Dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala die vollkommenen Eigenschaften Namen hat, ist er auch derjenige, der alles leitet im Universum. Und wenn er derjenige ist, der alles leitet in diesem Universum, dann ergibt sich daraus, dass du ihn auch alleine anflehen sollst und bitten sollst und anbeten sollst. Hierauf spalten wir die Erde in Spalten auf und lassen dann auf ihr Korn wachsen und Rebstöcke und Grünzeug, also das heißt für eure Tiere, und Ölbäume, da können wir davon essen, die Oliven, wir können auch damit kochen, mit dem Öl, und können uns auch einölen, können wir auch für die Haare benutzen, und Palmen, Allah weiß, wie viel Ni'mah, wie viel Gunsterweisungen darin stecken, das sind nur eine Aufzählung von Ni'am, von Gunsterweisungen, in denen wiederum vielfältige, unzählige Gunsterweisungen beinhaltet sind. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Und wenn ihr die Gunsterweisungen Allahs zählen wolltet, so werdet ihr sie niemals zählen können, wie Allah im Koran sagte. Und Gärten mit dicken Bäumen und Früchte und Futter. Und hört euch mal diese Überlieferung an. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu sagte, قرأ عمر عمر las einmal عبس وتولى diese Sura, die wir gerade lesen, حتى أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا قال قد علمنا ما الفاكهة فما الأب قال لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. Anas berichtet, dass Umar ibn Khattab einmal diese Sura las, عبس وتولى, er blickte düster und kehrte sich ab, bis er zu der folgenden Aya kam. Und Früchte und Futter. Aber auf Arabisch heißt es وَفَاكِهَةً وَأَبَّا. Wir haben es einfach, weil Alhamdulillah, jemand hat für uns das Wort Ab übersetzt. Aber Umar radiallahu anhu, als er diese Aya las, sagte er, wir wissen, was heißt Fakiha, also Früchte, Fakiha. Aber was heißt Ab, was übersetzt worden ist mit Futter? Daraufhin sagte Umar zu sich selbst, sinngemäß Subhanallah, das ist wirklich Übertreibung der Religion. Das ist wirklich Übertreibung in der Religion. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, wenn Umar radiallahu anhu, mit Allah mit ihm zufrieden sein, auch wenn er der zweite Khalifa ist und der zweitbeste Mensch ist in dieser Umma nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam, trotzdem ist es keine Schande, wenn jemand wie er einen Ayah oder ein Wort aus dem Koran Karim nicht versteht. Keine Chance. Und wer ist derjenige Mensch, der alle Worte des Koran versteht? Und deswegen, liebe Geschwister, sagte Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, er sagte, ich wusste nicht, was Vater bedeutet. Vater, Allah beschreibt sich als Vater, das heißt Schöpfer. Aber als Vater, ein das Wort ist Khaliq. Es gibt verschiedene Worte im Arabischen für das Wort Schöpfer. Ibn Abbas sagte, ich wusste nicht, was Vater bedeutet, bis sich zwei Leute einmal gezankt haben und jeder hat mit sich im anderen gestritten über einen Brunnen. Jeder sagt zum anderen, ana fatartuha. Der nächste sagt, ana fatartuha. Das heißt, hat er verstanden, fatara heißt erschaffen bzw. Gebaut. Ausgegraben natürlich in diesem Fall. Aber gemeint ist gebaut, ausgegraben. Und deswegen, liebe Geschwister, das Entscheidende ist, Umar radiallahu ta'ala anhu hat nichts über die Worte Allahs gesagt, ohne Wissen. Und genauso sollte kein Muslim über die Worte Allahs etwas sagen, ohne Wissen. Wenn Umar sich getraut hat, vor anderen Menschen zu sagen, ich weiß nicht, was das bedeutet, dann sollst du, Bruder, ebenfalls sagen, wenn du gefragt wirst in der Religion, ist das haram, ist das halal, nicht sagen, ja, ich denke ja, ich denke nein. Eine der schlimmsten Sachen ist, wenn die Leute eine Fatwa einfach nur transportieren von einem Ort zum nächsten Ort, weil sie gar nicht eine Ahnung haben, dass manchmal eine Fatwa individuell zugeschnitten ist auf bestimmte Menschen. Als Nießbrauch für euch und für euer Vieh, nicht nur für euch, sondern auch für die Tiere, das Vieh, wie die Kühe und die Schafe und die Kamele und alle anderen. Allah sagte, und das ist die dritte Phase der Sura, wenn dann der betäubende Schrei kommt, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Der betäubende Schrei, auf Arabisch Sakha, bedeutet jemanden taub machen. Und manche Tafsir-Gelehrten sagen, gemeint ist damit der erste Stoß in die Posaune. Manche sagen, damit ist der zweite Stoß in die Posaune gemeint. Und andere sagen, das ist ein Name des Tages der Auferstehung. Und wenn damit der erste Stoß in die Posaune gemeint ist, dann ist es nachvollziehbar, weil der erste Stoß in die Posaune lässt jeden Menschen sterben. Kullu man alayha fan. Jeder, der auf dieser Erde ist, wird ein Ende haben. Das ist der betäubende Schrei, weil er so laut ist und so ungeheuerlich ist, dass die Menschen umfallen werden, wenn sie diesen Schrei hören. Wenn dann der betäubende Schrei kommt, am Tag, da der Mensch flieht vor seinem Bruder. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt diese Ayat des Koran Karim und beschreibt uns, wie gewaltig dieser Tag sein wird, liebe Geschwister, damit wir uns auf diesen Tag vorbereiten werden. Das ist der Tag, an dem der Mensch vor den engsten Verwandten fliehen wird. Er wird fliehen vor seinem Bruder, das heißt seinem leiblichen Bruder, nicht dem Glaubensbruder, sondern vor seinem leiblichen Bruder. Und so seiner eigenen Mutter, die ihn also geboren hat, und seinem Vater, der ihn gezeugt hat, und seiner Gefährtin, das ist seine Ehefrau, mit der er Jahrzehnte verbracht hat und wo er gesagt hat, ich liebe sie und so weiter und so fort. Aber er wird sich von ihr trennen und seinen eigenen Kindern. Niemand ist dir normalerweise lieber als dein eigenes Kind und vor seinem eigenen Söhnen. Warum? Weil das, was dich im Jenseits mit den Menschen verbindet, wird, ist der Iman. Und wenn dieser nicht vorhanden ist, dann wirst du dich trennen von diesen Menschen. Jedermann von ihnen wird an jenem Tag eine Angelegenheit haben, die ihn beschäftigt. Aisha radiallahu ta'ala anha berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاتًا عُرَاتًا عُرْلًا. Die Menschen werden am Tag der Auferstehung barfüßig, nackt und unbeschnitten auferstehen. قالت عائشة فكيف بالعورات. عائشة sagte, was ist mit den ganzen Schamteilen? Die einen schauen auf die anderen, Männer schauen auf Frauen, Frauen auch auf Männer. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Satz: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Jedermann von ihnen wird an jenem Tag eine Angelegenheit haben, die ihn beschäftigt. Und das ist eine allgemeine Ayah, und bezieht sich auf alle Menschen. Jeder Mensch wird beschäftigt sein mit seinen Sünden, die er begangen hat, und kein Mensch wird beschäftigt sein mit solchen Angelegenheiten. Die einen Gesichter werden an jenem Tag strahlen, das sind die gottesfürchtigen Menschen, und sie werden lachen und sich freuen aufgrund der Taten, die sie vorausgeschickt haben, und auf den anderen Gesichtern wird an jenem Tag Staub sein. Was die arabische Sprache angeht, ein Vermerk. Das Wort Rabarah bedeutet Ghubar, das bedeutet Staub in der arabischen Sprache. Aber es geht weiter, Tarhaquha Qatara, und sie werden von Dunkelheit bedeckt sein. Und andere, also das, manche Gelehrte sagen, Qatara bedeutet Vulna, Sawad, Dunkelheit. Das heißt, sie werden schwarze Gesichter haben. Und andere Gelehrte sagen, wie Ibn Zayd, Al-Qatara martafa'a falahiqa bis-samai wa rafa'atku al-rih. Das heißt, gemeint, er wird damit sagen, Staub ist das, was vom Wind aufgewirbelt wird und in der Luft ist. Und das Wort Qatara ist der Staub, der sich unten auf der Erde befindet. Er wird damit sagen, Rabara und Qatara, das Gleiche ist, was die Substanz angeht. Und Allah weiß, subhanahu wa ta'ala, am besten Bescheid. Und sie werden von Dunkelheit bedeckt sein. Das sind die Ungläubigen und Sittenlosen. Das heißt, sie waren nicht nur ungläubig, indem sie sie haben nicht nur den Glauben verweigert an Allah subhanahu wa ta'ala, seinen Gesandten, sondern sie haben auch noch die schweren Sünden begangen. Logisch, denn wer nicht an das Jenseits glaubt, der wird ebenfalls auch nicht einen Schritt zurück machen, wenn es um Sünden geht. Wir lernen, liebe Geschwister, zusammenfassend aus dieser Sura viele Dinge. Erstens, dass wir niemanden abweisen dürfen, der nach dem Islam fragt. Das heißt, wenn jemand zu dir kommt und nach der Religion fragt, Allah subhanahu wa ta'ala, weise ihn niemals ab. Zweitens, wir lernen daraus, dass man, wenn man bei Da'wah Prioritäten setzen muss, dann setzt man Prioritäten erst einmal mit Leuten, die bereit sind, die Wahrheit zu akzeptieren, und macht nicht Da'wah mit anderen Menschen auf Kosten dieser Leute, die eigentlich schon bereit sind. Und daraus folgt, dass Muslime zweifellos Vorrang haben bei der Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Drittens, schöne Kritik sollte man üben, um niemanden zu verletzen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten erst einmal dreimal in der dritten Person angesprochen und danach erst direkt. Viertens, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam hat nichts geheim gehalten. Und deswegen sagten manche Gelehrte, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas geheim gehalten hätte, dann wären es solche Ayat gewesen. Aber Allah sagte, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ. Das heißt, er ist nicht geizig, was die Offenbarung, was das verborgene Wissen angeht, oder bidhanin. Das heißt, es ist ihm nichts vorzuwerfen, was das Verborgene angeht. Fünftens, die Abhängigkeit des Menschen von seinem Rabb subhanahu wa ta'ala. Denn seine Nahrung, alles, was Allah ihm bereitet, hängt von Allah subhanahu wa ta'ala letztendlich ab. Sechstens, aus der Rububiyya ergibt sich die Uluhiyya. Siebtens, die Wirkung weist auf eine Ursache hin. Denn wenn du diese ganzen Wirkungen siehst, die Ernährung und der Rizq, den Allah subhanahu wa ta'ala dir bereitgestellt hat, das weist auf deinen Rabb hin, subhanahu wa ta'ala. Und achtens, dass man Wiedergutmachung machen soll, wenn man einen Fehler begangen hat. Deswegen sagte Qatada rahimahullah ta'ala, ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِسْتَخْلَفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ عَلَى الْمَدِينَةِ فِي غَزْوَتَيْنِ غَزَاهُمَا يُصَلِّ بِأَهْلِهَا. Qatada sagte rahimahullah, man hat uns erzählt, dass der Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Maktum, diesen Sahabi, diesen blinden Mann, den der Prophet erst abgewiesen hatte, dass er ihn zweimal eingesetzt hat als seinen Stellvertreter in der Stadt Medina. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist auf einem Feldzug gewesen und er hat Abdullah ibn Maktum hat ihn eingesetzt als Imam für die Muslime im Gebet und allgemein als Statthalter eingesetzt.